Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Ooh, so we saw the beauty of God being love, but also God being fair. Wir haben gesehen, wie schön es ist, dass Gott Liebe ist, aber auch, dass er gerecht ist. Something that we have to keep reminding ourselves of. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. So, look. Schau mal. What would happen, was wäre, if we would literally create in our hearts an awareness, wenn wir uns in unserem Herzen bewusst machen würden, that God is very, very just and impartial. Dass Gott sehr, sehr gerecht und unparteiisch ist. And one day we all have to give an account. Und wir alle eines Tages Rechenschaft ablegen müssen. So I think we would do exactly what Peter says. Ich denke, wir würden genau das tun, was Petrus sagt. We would live our lives with a much more holy awe and reverence throughout our whole time on earth. Wir würden unser Leben hier auf der Erde mit einer viel heiligeren Ehrfurcht und Ehrerbietung leben. Not in being scared of being punished, because that's never going to set anybody free from sin. Nicht aus Angst, bestraft zu werden, denn das wird niemanden von seiner Sünde befreien. But having an understanding that he purchased me, he has a right. Sondern mit dem Verständnis, dass er mich gekauft hat und er ein Recht auf mich hat. Verse 18. Vers 18. For you know that your lives were ransomed once and for all. Denn ihr wisst, dass ihr ein für alle Mal losgekauft worden seid. From the empty and futile way of life handed down from generation to generation. Von dem leeren und nutzlosen Leben, das von Generation zu Generation weitergegeben wird. You know, this scripture has gripped me when I was pretty young. Diese Bibelstelle hat mich ergriffen, als ich noch ziemlich jung war. And I tell you what gripped me. Und ich sage dir, was mich ergriffen hat. What gripped me is that, hang on a minute, if I've been ransomed, that means somebody paid for me. Folgendes hat mich ergriffen. Warte mal, wenn ich freigekauft wurde, bedeutet es, dass jemand für mich bezahlt hat. That means that the only one that has a right of my life is the one who paid for it. Das bedeutet, dass nur derjenige ein Recht auf mein Leben hat, der dafür bezahlt hat. You know, it's really simple. Es ist wirklich einfach. If there is a car that I buy, wenn ich ein Auto kaufe, I'm the owner of the car. Bin ich der Besitzer des Autos. Now, it's not your car. Das Auto gehört nicht dir. Because I paid for it. Weil ich dafür bezahlt habe. Now, I choose what's going to happen and how it is used. Jetzt entscheide ich, was damit passiert und wie es genutzt wird. You see, and this is the picture that we have here. Das ist das Bild, das wir hier vor Augen haben. With the only difference, mit dem einzigen Unterschied, that the car has no free will to go where it wants to. Dass das Auto keinen freien Willen hat, dorthin zu fahren, wohin es will. That's the only difference. Das ist der einzige Unterschied. And God did not take that free will away from you. Gott hat dir diesen freien Willen nicht genommen. But he still purchased for us, so he should say what happens. Aber er hat trotzdem für dich bezahlt, also sollte er auch sagen, was passiert. Do you know, I have found in my many years of walking with Jesus, in den vielen Jahren, die ich mit Jesus unterwegs bin, habe ich festgestellt, that so few Christians understand the difference between stewardship and ownership. Dass nur wenige Christen den Unterschied zwischen Verwalterschaft und Eigentum verstehen. God purchased my life and then he gave it back to me as a steward. Gott hat mein Leben gekauft und es dann an mich als Verwalter zurückgegeben. So God never purchased my life and then he gave it back to me as an owner. Gott hat mein Leben niemals gekauft und es mir dann als Eigentümer zurückgegeben. No, as a steward. Nein, als Verwalter. So now I don't own my life because I could not pay for myself. I couldn't get myself out of hell. Ich besitze nun mein Leben nicht, weil ich nicht für mich selbst bezahlen könnte. Ich könnte mich nicht aus der Hölle befreien. If Jesus would not have paid for life, then you would own it. But to go where? Wenn Jesus nicht für dein Leben bezahlt hätte, würdest du es besitzen. Aber wohin würdest du gehen? Where would you go as the owner of your life? Wohin würdest du als Besitzer deines Lebens gehen? To hell, because you cannot forgive your own sins. In die Hölle, weil du deine eigenen Sünden nicht vergeben kannst. So once we understand that through salvation we actually have lost ownership because somebody paid for us. Sobald du verstehst, dass du durch die Erlösung dein Eigentumsrecht verloren hast, weil jemand für dich bezahlt hat. This makes total sense what Peter said. Macht das, was Petrus sagt, absolut Sinn. Once and for all, I've been ransomed, I've been purchased, I've been paid for. Ich bin ein für alle Mal freigekauft worden, ich bin erkauft worden, ich bin bezahlt worden. But look. Doch, schau. I mean, for me, it's such a clear understanding that I am not the owner anymore of my life. Für mich ist das eine ganz klare Sache, dass ich nicht mehr der Eigentümer meines Lebens bin. But look, let me bring another aspect here. Ich möchte hier noch einen anderen Aspekt ansprechen. And I think this is something that we often very easily forget. Ich denke, das ist etwas, das wir oft sehr leicht vergessen. Look. Schau mal. He did not only say we've been ransomed once and for all. Er hat nicht nur gesagt, dass wir ein für alle Mal freigekauft worden sind. But look at the expression. Schau mal, wie er sich ausdrückt. From the futile an empty way of life handed down from generation to generation. Von der sinnlosen und leeren Lebensweise, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. My beloved friends. Meine lieben Freunde. Isn't it sad that so many Christians still believe? Ist es nicht traurig, dass so viele Christen exactly the opposite of what the Bible says here. Immer noch das Gegenteil von dem glauben, was die Bibel hier sagt? They still think that the ways of this world that's been handed down from generation to generation is anything good. Sie denken immer noch, dass die Lebensweise dieser Welt, die von Generation zu Generation weitergegeben wird, etwas Gutes ist. It's empty, it's futile, it's worthless. Die Lebensweise dieser Welt ist leer, sie ist nutzlos, sie ist wertlos. It is time to understand that the value system of this world and the value system of the kingdom are very opposite. Es ist an der Zeit einzusehen, dass das Wertesystem dieser Welt und das Wertesystem des Reiches Gottes sehr gegensätzlich sind. This always bothers me when Christians live by the same values in this world lives. Das gibt mir immer zu denken, wenn Christen nach denselben Werten leben wie diese Welt. It's futile, it's empty, it's controlled by a different mindset. Es ist sinnlos, es ist leer, es wird von einer anderen Mentalität gesteuert. And look. Und schau mal. You have been purchased out of that from generation to generation to generation. Handed down wrong mentality. Du wurdest aus dieser von Generation zu Generation weitergegebenen falschen Denkweise herausgekauft. So don't submit yourself back to it. Also unterwerfe dich nicht wieder dieser Denkweise. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.